habe mich nie so gut gefühlt wie an dem Tag, als ich meiner Chefin sagte, dass es vorbei ist. Schüsse in Las Palmas von Jürgen Frenzel. Musik Henning Schmitz. Regie Frank-Erich Hübner. Klipp und klar, Carla. Das war das letzte Mal, dass ich für dich gearbeitet habe. Ich bin nicht dein Wasserträger, den du losschicken und zurückpfeifen kannst, wie es dir gerade passt. Dafür bin ich mir zu schade. Aber über das Honorar könnten wir reden. Es geht nicht ums Geld. Deine Herablassung bringt mich zur Weißglut. Damit ist Schluss. Ich wünsche dir den Erfolg, den du brauchst. Du wirst ihn haben, ganz sicher. Aber ich spiele nicht mehr mit. Mach's gut! Robert! Ich ließ ihr keine Zeit für eine Antwort und ging wie der Sieger davon, ohne mich noch einmal umzudrehen. Es war ziemlich kalt für Oktober. Und ich hatte schon so eine Ahnung, dass mein Glück von kurzer Dauer sein würde. Ich habe mich nicht getäuscht. Ich fuhr zum Flughafen und kaufte mir ein Ticket nach irgendwohin. Dann saß ich im Flugzeug und flog nach Las Palmas. Unter mir Nebel. Wollen Sie sich ans Fenster setzen? Nein, wieso? Damit Sie sich nicht den Hals verrenken. Entschuldigung. Aber mir ist es egal. Ich fliege die Strecke zum x-ten Mal. Für mich gibt es nichts Neues mehr zu entdecken. Fly me to the moon and let me play among the stars. Der Mann neben mir war ein richtiges Muskelpaket. Den Streit um die Armlehne zwischen unseren Sitzen hatte ich bei seinem Anblick gar nicht erst aufgenommen. Normalerweise fliege ich vorn mit. Ah, als Pilot? Scherzkeks, was? In der Business Class. Und warum heute nicht? Ich wollte mich einfach mal unter das Volk mischen. Die Maschine war voll. Ich musste bleiben, wo ich war. Rechts der Großkotz, links eine nervöse junge Frau, die sofort nach dem Bordmagazin griff und hektisch darin blätterte. Sie hielt den Mund einen winzigen Spalt offen und erinnerte mich fatal an Carla. Wahrscheinlich hätte mich an diesem Tag jede blonde Frau an Carla erinnert. Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Ein Tee bitte. Der Mann neben mir nahm Weinbrand und Kaffee. Die nervöse Frau ließ sich einen Tee geben. Ich entschied mich für Tomatensaft. Keine Ahnung warum. 10 Minuten später gab es Turbulenzen. Ein Zucken ging durch die Maschine. Ich weiß nicht, wie es passierte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kerl neben mir plötzlich seine Hand ausstreckte und blitzschnell mein Glas umstieß. Der Rest von meinem Tomatensaft landete auf dem Schoß der Frau. Sie sagte keinen Ton. Sie drehte mir ihr Gesicht zu und sah mich an, als sei etwas geschehen, mit dem sie schon lange gerechnet hatte. Das ist mir, ich weiß nicht. Dafür können Sie doch nichts. Wegen der Art, wie sie das Sie betonte, fragte ich mich, ob sie gesehen hatte, was ich gesehen hatte. Sie beugte sich leicht vor und warf einen Blick auf den Muskelprotz. Er hielt die Augen geschlossen und wirkte völlig entspannt. Ich werde das am besten auswaschen, bevor es antrocknet. Einen so kühlen Kopf hatte ich ihr gar nicht zugetraut. Sie öffnete ihren Sicherheitsgurt und stand auf. Ist sie weg? Ich denke, Sie schlafen. Ich schlafe niemals am Tag. Warum haben Sie das gemacht? Das Flugzeug hat gewackelt, oder? Ist Ihnen etwas aufgefallen? Sie hat sich gar nicht aufgeregt. Ist es das, was Sie rauskriegen wollten? Nein, das wusste ich schon. Sie regt sich nie auf. Sie kann das einfach nicht. Sie kennen sich. Und ob? Wir sind miteinander verheiratet. Ich hatte das Gefühl, er wollte sich über mich lustig machen. Aber das Gesicht mit den geschlossenen Augen zeigte keine Regung. Warum sitzen Sie da nicht nebeneinander? Wir reisen getrennt. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nicht dabei haben will. Aber sie wollte nicht auf mich hören. Und außerdem... Jetzt schlug er die Augen auf und schaute mich gespielt vorwurfsvoll an. Es waren die Augen einer Dogge. Einer Dogge, der man nicht trauen kann. Und außerdem habe ich versucht, den Platz zu tauschen. Sie haben es abgelehnt. Meinetwegen können wir das nachholen. Zu spät. Sie hatten ihre Chance. Und Sie haben sie verpasst. Mir wurde die Sache zu dumm. Ich stellte meinen Sitz nach hinten und versuchte, an etwas anderes zu denken. Jetzt nimmt sie ihre Tabletten aus der Handtasche, schüttet sich 3 oder 4 in die Hand und schluckt sie runter. Beruhigungstabletten, damit sie sich auf gar keinen Fall aufregt. Schön, dass Sie das so genau wissen, aber mich interessiert es nicht. Gut, wie Sie meinen. Es dauerte nicht lange und er fing an, blubbernd zu atmen. Ich lehnte mich in meinen Sitz und machte es mir so gemütlich, wie es irgend ging. Als ich wieder aufblickte, waren die Wolken verschwunden. Wir befanden uns schon über dem Meer. Die Frau war noch nicht wieder da. Aber was ging mich das an? Warum ich mich trotzdem umdrehte, kann ich nicht sagen. Gerade in diesem Moment kam sie zurück. Sie war leichenblass. Eine Stewardess stützte sie. Wird es gehen? Ja, ja, danke. Wenn Sie sich übergeben müssen, nehmen Sie hier die Tüte. Wir haben es ja bald geschafft. Möchten Sie vielleicht noch ein Glas Wasser? Nein, wirklich nicht. Ich fühle mich ausgezeichnet. Ich sah den Wasserfleck in Ihrem Kleid. Die Stewardess nahm mir die Handtasche ab und legte sie ins Gepäckfach. Na wunderbar, dachte ich. Da sitze ich also zwischen einem zerstrittenen Ehepaar. Und die Frau hat wahrscheinlich gerade versucht, sich das Leben zu nehmen. Was starren Sie mich so an? Oh. Ich bin kein Gespenst. Entschuldigung. Machen Sie Urlaub? Oder laufen Sie vor etwas davon? Weder das eine noch das andere. Sollten Sie eine Abwechslung brauchen, können Sie mich gern anrufen. Ich wüsste nicht, warum. Weil Sie sonst nicht erfahren werden, was ich Ihnen vorschlagen will. Sie schob mir ein Kärtchen zu. Dann wandte sie sich ab. Auf der Karte stand ein Name, Lona Kaufmann, Unternehmensberatung, und in Handschrift die Telefonnummer eines Hotels in Las Palmas. Ich drehte die Karte um. Auf der Rückseite stand noch eine Nummer, mit einer Vorwahl, die ich nicht kannte. Der Boxer stieß im Schlaf einen tiefen Seufzer aus. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe, bevor er starb. Gesehen habe ich ihn noch ein zweites Mal. Er kam auf mich zu, als wollte er einen alten Bekannten begrüßen. Zwei Schüsse fielen. Einer traf ihn in die Lunge, der zweite in den Hals. Aber ich greife vor. Er hatte noch ein paar Stunden zu leben. Als ich das Flugzeug verließ, schlief er immer noch. Wahrscheinlich musste die Stewardess ihn wecken, denn seine Frau war schon vor mir ausgestiegen. Ich nahm den Bus nach Las Palmas, stieg in der Altstadt um und fuhr weiter nach Santa Catalina. Es war Ebbe. In der Bucht von Las Canteras kamen die Felsen zum Vorschein. Die Sonne lag schon auf dem Wasser und wollte gerade untergehen. Das Hotel, dessen Nummer mir die Frau gegeben hatte, lag im Süden der Bucht. Ich kannte es. Ich kannte auch das Mädchen an der Rezeption. Hola, guten Abend, Señorita Manolita. Señor, was für eine Überraschung. Um diese Jahreszeit ist etwas passiert. Ja, das kann man wohl sagen. Ich werde es Ihnen morgen erzählen. Ich nehme an, Sie wollen wieder ganz hoch hinaus. Ja, wenn sich das einrichten lässt. Vermutlich bin ich nicht der einzige Gast, der heute Abend angekommen ist. Doch, das sind Sie. Ach? Wir haben nur wenige Gäste zurzeit. Ja. Ist nicht eine Frau von mir angekommen, auch aus Deutschland? Schlank und blass? Nein, nein. Aber wir haben hier eine Reservierung. Sie wird noch kommen. Welches Zimmer wollen Sie ihr geben? Sie kann sich eines aussuchen. Geben Sie ihr das Zimmer neben meinem? Mit der Verbindungstür. Aha. Darf die deutsche Polizei überhaupt in Spanien ermitteln? Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Oh, seit wann? Seit heute. Das tut mir leid. Oder soll ich lieber sagen, herzlichen Glückwunsch? Fragen Sie mich das nochmal in einer Woche. Manolita war ein wunderschönes Mädchen und wir kannten uns recht gut. Aber ich hatte ihr nie erzählt, wo ich in Wirklichkeit arbeitete. Señor. Ja, was gibt's noch? Ich habe etwas für Sie gefunden. Eine Nachricht. Eine Nachricht? Für mich ist es unmöglich. Niemand weiß, dass ich hier bin. Irgendjemand muss es wohl doch gewusst haben. Geben Sie her. Sie gab mir einen Zettel. Darauf stand, ruf mich gleich an, Carla. Ich steckte den Zettel in die Tasche. Danke, Manolita. Ich muss sie Ihnen doch geben, Señor, oder? Aber natürlich. Sie sah mich erwartungsvoll an, doch ich hatte keine Lust, ihr irgendetwas zu erklären. Carla hatte meine Kündigung offensichtlich nicht so ernst genommen, wie sie gemeint war. Unbegreiflich, woher sie wusste, wo sie mich findet. Hatte sie jemanden auf mich angesetzt? Wozu? Egal. Als ich in meinem Zimmer ankam, warf ich den Zettel weg. Und ein paar Minuten später, unter der Dusche, hatte ich ihre Nachricht schon vergessen. Meine Nachbarin war eingetroffen. Und nicht allein. Nackt und nass verließ ich das Bad und schaute durchs Schlüsselloch. Ich konnte den Mann, der die Treppe hinabging, nur noch von hinten sehen, aber es war eindeutig der Muskelprotz. Ich trocknete mich ab, ging ins Schlafzimmer und ließ mich auf das Bett fallen. Als ich wieder aufwachte, war es kurz nach Mitternacht. Der glücklichste Tag in meinem Leben war vorbei. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ich zog mich an und wollte hinuntergehen, da fiel mein Blick auf die Verbindungstür. Irgendetwas an ihr hatte sich verändert. Sie war nicht offen, nein, aber sie sah so aus, als sei sie geöffnet und wieder geschlossen worden. Ich hätte schwören können. Ich klopfte an die Tür. Stille. Es war die Art Stille, die nichts Gutes verheißt. Ich steckte mein Stahlplättchen ins Schloss und drehte es so leise wie möglich herum. Es ging problemlos. Ich betrat das dunkle Zimmer in der Erwartung, jeden Augenblick einen schrillen Frauenschrei zu hören. Doch es blieb still. Überall lagen Sachen herum. Es waren die Sachen der Frau aus dem Flugzeug. Ihr Bett war unberührt. Aus dem Bad drang ein Lichtschein. Ich schaute hinein. Sie stand vor dem Spiegel. Sie hielt einen Stift in der Hand und zog sich die Augenbrauen nach. Als sie mich im Spiegel sah, hielt sie inne und der Stift bohrte einen Trichter in ihre Haut. Ihr Blick war derselbe wie der Blick im Flugzeug, als ihr Mann sie mit meinem Tomatensaft begossen hatte. Habe ich nicht gesagt, Sie sollen vorher anrufen? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Dafür gibt es keinen Grund. Ich hörte einen heftigen Streit, als Sie ankamen. Da müssen Sie sich irren. Sie legte den Stift beiseite und drehte sich um. In Hüfthöhe hielt sie einen Revolver. Machen Sie sich lieber Sorgen um sich selber. Vorsichtig. Was wollen Sie der Polizei erzählen? Wenn es sein muss, werde ich der Polizei erzählen, dass jemand in meinem Zimmer war, während ich schlief. Und dass nur Sie es gewesen sein können. Was für eine schlechte Ausrede. Hauen Sie ab. Ich will mir nicht Ihretwegen den Abend verderben. Sie wollen noch ausgehen? Haben Sie etwas dagegen? Nein, ich hatte dieselbe Idee. Wie wäre es, wenn ich Sie zu einem Glas Wein einlade? Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir würden uns besser kennen. Und Sie hätten vorher angerufen. Ich ging zurück und verschloss die Tür. Dann versiegelte ich sie oben mit einem Haar und schob mein Bett davor. Ich stellte mich ans Fenster und versuchte, mir hinter dem Rauschen das Meer vorzustellen. Keine Frage. Diese Frau war nach meinem Geschmack. Ich sollte ihr aus dem Weg gehen. Am besten sollte ich heute noch das Quartier wechseln. Nach ein paar Minuten ging ich hinunter. An der Rezeption war niemand. Einer Eingebung folgend nutzte ich die Gelegenheit, einen Blick hinter den Tresen zu werfen, denn ich hätte gern gewusst, was Manolita las, wenn sie arbeitete. Sie las die meiste Zeit. Aber ich fand kein Buch. Unter dem Tresen lag ein Stück Papier. Es war ein Fax. Darauf war kein Text, sondern eine Zeichnung. Ich hielt sie ins Licht. Es war ein Gesicht, das ich kannte. Gut getroffen. Nase eines Boxers, Augen einer Dogge. Ich weiß nicht, warum ich die Zeichnung einsteckte. Ich fand sie später in meiner Tasche. Der Boulevard von Las Canteras war noch voller Menschen. Ich ging nach Norden, um zu sehen, ob sich etwas verändert hatte, seit ich das letzte Mal hier war. Linke Hand toste das Meer, von dem nur ein paar harmlose Wellen im Laternenlicht auftauchten. Rechts die Kette der Hotels und Restaurants. Als ich in die Gegend kam, wo die Koreaner ihre Geschäfte haben, entdeckte ich eine kleine Kneipe, die ich noch nicht kannte. Sie war geschmackvoll eingerichtet. Ohne Schnickschnack und Folklore. Ich setzte mich an die Bar und bestellte ein Bier und Papas Arrugadas, gesalzene Pellkartoffeln. Schön hier. Danke für das Kompliment. Sind Sie der Besitzer? Ja, ich bin nicht ganz unbeteiligt. Aber allein hätte ich das nicht bezahlen können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wem man alles schmieren muss, wenn man hier was aufmachen will. Ist ja auch der beste Platz auf der ganzen Insel. Sie kennen sich aus? Hat man mir erzählt. Dann kennt er sich aus, der es Ihnen erzählt hat. Wann haben Sie aufgemacht? Vor 2 Monaten erst. Wir sind noch in der Probephase. Aber es läuft doch, oder? Ist Ihr Interesse rein touristischer Natur oder wollen Sie sich hier auch niederlassen? Vielleicht. Brauchen Sie noch einen Teilhaber? Wenn es nach mir geht, nicht. Es ist schon bei 2 Besitzern schwer, sich immer zu einigen. Aber ich will Peter nicht vorgreifen. Peter? Peter ist hier der Chef, ja. Vielleicht denkt er ganz anders darüber. Er wird jeden Augenblick kommen. Die Idee, meiner Spartes hier anzulegen, war völlig abwegig. Es hätte nicht einmal für den Biernachschub gereicht. Aber ich liebte das Spiel mit den Möglichkeiten, die es gäbe, wenn. Der Teilhaber hinter der Bar wurde von einem schwarzen Mädchen abgelöst. Sie nannte ihn Rico. Er band seine Schürze ab und wollte schon gehen. Dann überlegte er es sich anders. Er beugte sich noch einmal zu mir rüber. Und das ist seine Freundin. Ich meine die vom Chef. Also, machen Sie besser keine schönen Augen. Das gibt sonst Ärger. Er verschwand eilig durch einen Durchgang, in dem an Schnüren lauter Holzperlen hingen. Ich sah, wie er dahinter mit jemandem sprach. Wenig später wurden die Schnüre wiedergeteilt und der Muskelprotz aus dem Flugzeug kam heraus. Als er mich sah, setzte er ein breites Grinsen auf und hob die Arme, wie um mich zu begrüßen. Aber er schaffte es nicht mehr. In meinen Ohren knallten die Schüsse dumpf wie Hammerschläge. Er blieb mit einem Ruck stehen und sah mich fragend an. Dann floss Blut aus seinem Hals. Er fiel, wie er war, mit erhobenen Armen nach vorn auf den Boden. Das Mädchen hinter der Bar hatte an den Weinflaschenhals gesucht. Sie riss das ganze Regal mit sich, als sie in Ohnmacht fiel. Unmöglich, dass sie es war, die geschossen hatte. Von der Straße drangen Leute herein. Sie starrten auf den Mann, der sich nicht rührte. Jemand zückte ein Handy. Ich stand auf, betrachtete die Einschüsse. Er war von hinten erschossen worden. Ich ging durch die Perlentür und gelangte in die Küche. Dort war niemand. Auch Rico war wie vom Erdboden verschluckt. Ich fand weder die Patronenhülsen noch sonst eine brauchbare Spur. Zwei unverschlossene Türen führten ins Freie. Hier konnte jeder unbehelligt hereinkommen und dann auch wieder verschwinden. Ich schob die Hände in die Taschen und hatte es plötzlich eilig. Manolita. Senor. Sag Sie mal. Was ist passiert? Ist jemand hinter Ihnen her? Ich will mir nur angewöhnen, jeden Abend ein bisschen zu laufen. Aber es ist bald morgen. Ja, stimmt, ich hätte eher anfangen sollen. Und nicht gleich so viel am Anfang. Brauchen Sie einen Arzt? Unsinn. Sagen Sie mir lieber, waren Sie die ganze Zeit hier im Haus? Aber ja, Sie wissen doch, dass ich hier nicht weg darf. Ja, als ich losging vorhin, da waren Sie aber nicht da. Und wenn schon, das war nur eine Minute. Wollen Sie mich verraten? Wo waren Sie? Das geht Sie nichts an, Senor. Ich zog die Zeichnung aus der Tasche und faltete sie auf den Tresen auseinander. Wer ist dieser Mann? Und was haben Sie mit ihm zu tun? Das haben Sie gestohlen, Senor. Das gehört Ihnen nicht. Warum tun Sie so etwas? Ich habe es nicht gestohlen. Ein Mann, nein. Deswegen kann ich viel Ärger bekommen. Ich denke, Sie sind bei der Polizei. Ich bin nicht bei der Polizei. Oder waren es wenigstens. Wie können Sie heute bei der Polizei sein und morgen ein Dieb? Ich verstehe das nicht. Ich habe es nicht gestohlen. Ich habe es aus Versehen eingesteckt. Ach, das sagen alle Diebe, wenn man sie erwischt. Wem gehört es denn? Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen darauf antworte. Geben Sie es her. Sie können von Glück reden, wenn ich so tue, als sei nichts gewesen. Senorita, die Sache ist verdammt ernst. Das müssen Sie mir nicht sagen. Für wen ist dieses Fax gekommen? Und woher? Ich erteile unsere Gäste keine Auskünfte über andere Gäste. Diskretion. Was würden Sie sagen, wenn ich jedem erzähle, dass Sie Nachrichten von einer gewissen Senora Clara bekommen, ne? Dieser Mann, Senorita Manolita. Wer dieser sagt Mann. Ihnen, dass es ein Mann ist? Das ist ein Gesicht. Nicht dieses Gesicht Zeichnung. Gehört zu einem Mann und dieser Mann ist gerade erschossen worden. Manolita wich an die Wand zurück. So, als hätte ich gesagt, ich sei es, der ihn erschossen hat. Woher wissen Sie das? Ich war dabei. Was? Ja, verstehen Sie jetzt, warum ich wissen muss, was dieses Fax zu bedeuten hat? Dieses Fax hat gar nichts zu bedeuten. Es ist hier angekommen, aber wir wissen nicht für wen. Sie machte eine Pause und starrte mich mit angstgeweiteten Augen an. Haben Sie ein Fax erwartet? Manolita. Ay, Dios mio. Hey, jetzt spielen Sie nicht verrückt. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich bin da nur zufällig hineingeraten. Genauso wie Sie. Deshalb müssen Sie mir helfen. Sie müssen mir sagen, was Sie wissen. Das habe ich schon getan. Schön. Ich hoffe nur, dass Sie die Wahrheit sagen. Und jetzt schauen Sie mal hier auf die Kopfzeile. Können Sie lesen, was da steht? Sie nahm das Papier vom Tresen, ohne mich aus den Augen zu lassen, und wich wieder an die Wand zurück. Es sind nur Zahlen. Können Sie mit den Zahlen etwas anfangen? Ja. Ja, dann sagen Sie schon, bitte. Es kommt aus dem Ausland. Aus welchem Land? Sie sind doch noch bei der Polizei, nicht wahr? Nein. Dann geht Sie das auch nichts an. Ihr Ton hatte sich so plötzlich verändert, dass ich mich fragte, ob etwas geschehen war, das ich nicht mitbekommen hatte. Die Tür in meinem Rücken. War jemand an der Tür? Ich drehte mich um. Da war ein Schatten. Jemand versuchte, sich zu verstecken. Ich ging zur Tür, öffnete sie und trat hinaus. Im Schutz der Dunkelheit stand ein junger Mann. Er lächelte mich an. In diesem Moment klopfte mir jemand auf die Schulter. Ich hatte keine Gelegenheit mehr zu sehen, wer es war. Denn als ich mich umdrehen wollte, erhielt ich einen Faustschlag ins Gesicht. Ich taumelte und sah, wie die Sterne sich drehten. Aus meiner Nase tropfte es. Ich musste mich hinsetzen. Mir kam es vor wie eine Ewigkeit, als ich da auf der Erde saß. Das Blut tropfte auf meine Hose und mein Kopf schwoll an. Jeden Moment würde er platzen. Als die Ewigkeit vorbei war, kam Manolita und half mir auf die Beine. Madre de Dios, como lo siento, señor. Oh mein Gott. Wollten die beiden zu Ihnen, Manolita? Sie stellen zu viele Fragen, oh. Senor. Und jetzt sehen Sie, wohin das führt. Venga, ich bringe Sie auf Ihr Zimmer. Danke. Manolita brachte mich nach oben und legte mir einen Eisbeutel auf die Nase. Ich ließ ihn dort liegen, bis die Nase ein Eiszapfen war. Schlafen konnte ich nicht. Sind Sie da? Ja, was wollen Sie? Ich will mit Ihnen sprechen. Nach dem Frühstück. Ich bin in keinem guten Zustand. Sofort, machen Sie die Tür auf. Das geht nicht. Ich liege davor. Sie müssen außen herum. Es schien ihr wichtig zu sein. Sie ließ sich von Manolita die Tür öffnen und kam zum Krankenbesuch. Sie wirkte sehr gefasst. Aber sie war noch blasser als sonst. Haben Sie den Revolver dabei? Nein, ich sehe doch, dass Sie ungefährlich sind. Und wo ist er jetzt? Es war eine Schreckschusspistole. Das hätten Sie doch sehen müssen. Was wollen Sie von mir? Peter ist tot. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Schrecklich, mein Beileid. Sie wissen? Ja, er war Ihr Mann. Sie waren dort, als es passiert ist. Was wollten Sie von ihm? Ich war nicht seinetwegen dort. Ich bin spazieren gegangen. Ich habe nur zufällig hineingesehen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein, er war gar nicht da. Ich habe mit seinem Partner gesprochen. Mit Rico? Und was hatten Sie mit Rico zu besprechen? Hören Sie, Frau Kaufmann, ich kann verstehen, dass Sie außer sich sind. Aber ich kann nicht verstehen, warum Sie mich verhören. Wo waren Sie denn, als jemand erschossen wurde? Ich war am Meer. Ich musste nachdenken. Allein? Nein, ich war in Begleitung, falls Sie das beruhigt. Sagen Sie mir auch, wer Ihr Begleiter war? Das müssen Sie nicht wissen. Was haben Sie gesehen? Ich habe gesehen, wie Peter getroffen wurde und umfiel. Hat er noch etwas gesagt? Kein Wort. Wer war es? Ich nicht. Das behaupte ich auch nicht. Aber haben Sie denn nicht gesehen, wer geschossen hat? Ich habe nur einen Schatten gesehen. Ein Schatten? In der Küche hinter der Perlentür. Von dort aus wurde geschossen. Und weiter? Sie sind doch hinterhergegangen. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß, wer Sie sind. Carla hat es mir gesagt. Sie ist eine alte Freundin. Carla? Ja, Carla, ihre Chefin. Bis gestern. Woher wusste sie, dass ich nach Las Palmas fliege? Das weiß ich nicht. Mir hat sie nur gesagt, sie würde es arrangieren, dass wir uns treffen. Weil sie ein Profi sind. Ihr bester Mann. Das hat sie mir noch nie gesagt. Was wollten Sie von mir? Es gab einen Drohbrief. Peter hat ihn in seinem Restaurant gefunden. Da stand, wir werden dich töten. Ich wollte, dass Sie sich darum kümmern. Jetzt ist es zu spät. Haben Sie den Brief gesehen? Nein. Er hat Ihnen davon erzählt? Nicht er. Wer dann? Rico. Und daraufhin haben Sie beschlossen, Ihren Mann zu beschützen. Sie sah mich mit einem Katzenblick an. Warum sollte ich Ihnen glauben? Warum sollten Sie mir nicht glauben? Wünschen Sie, dass ich Nachforschungen anstelle? Ja. Tun Sie das. Okay. Sie können mir einen großen Gefallen tun. Und? Besorgen Sie mir einen neuen Eisbeutel. Es war nicht die fehlende Trauer, die mich skeptisch machte. Das hatte ich oft genug erlebt, dass die Trauer sich hinter einer Maske der Geschäftigkeit verbarg. Also konnte es gut sein, dass die Frau eine Maske trug. Skeptisch war ich, weil Carla sie geschickt hatte. Ich konnte mir meine Ex-Chefin unmöglich mit einer Freundin vorstellen, die nicht kalt und berechnend war. Mühsam richtete ich mich auf und nahm mein Handy vom Nachttisch. Hier ist das Büro von Carla Liebscher. Investigationen aller Art. Ich sah auf die Uhr. In Deutschland war es 5 Uhr morgens. Was war mit mir los? Ein Schlag auf die Nase und ich verlor jede Orientierung. Ich bringe Ihr Eis, Senor. Oh, danke. Wo ist denn die Frau, die meine Nachbarin? Frau Kaufmann? Ja, wo ist sie? Sie wurde aufgehalten, die Polizei ist gekommen. Oh. Und sie ist mitgegangen. Sie hat mich gebeten, Ihnen das Eis zu bringen. Geht es Ihnen schon besser? Werfen Sie mal einen Blick auf meine Nase. Wie sieht sie aus? Sie ist blau und lila und groß wie eine Pampelmuse. Das tut mir sehr leid, Senor. Ihr Freund hat einen kräftigen Schlag. Por favor, sagen Sie so etwas nicht. Ei, die arme Frau Kaufmann. Wussten Sie, dass es Ihr Mann war, der erschossen wurde? Ja, wussten Sie es nicht? Nein, woher denn? Sie ist so nett. Ja, dann wird sie wohl den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Aber wieso denn? Sie hat doch damit nichts zu tun, oder doch? Es passt doch alles gut zusammen. Der Mann eröffnet ein Restaurant, führt ein beschauliches Leben, verdient ehrlich sein Geld. Natürlich leistet er sich eine Geliebte. Die Frau kommt dahinter, sie folgt ihm auf die Insel. Und kaum ist sie gelandet, wird er erschossen. Wenn Sie bei der Polizei wären, was würden Sie denken, Manolita? Ich würde gar nichts denken, Senor. Sie könnten ihr helfen, wenn Sie wollten. Aber Sie wollen nicht. Und ich frage mich, warum Sie nicht wollen. Das denken Sie sich aus. Ich kann gar nichts tun. Wenn ich Ihnen helfen könnte, hätte ich es längst getan. Sie und Ihre Kollegin von der Polizei. Ich bin nicht bei der Polizei. Sie sehen überall nur Verbrecher. Ich muss jetzt wieder nach unten. Es ist niemand an der Rezeption. Moment, Moment. Dann beantworten Sie mir wenigstens diese letzte Frage. Woher kam das Fax mit der Zeichnung? Es kam von den Kapverdischen Inseln. Sind Sie nun zufrieden? Nein. Aber trotzdem, danke, Manolita. Ich konnte nicht glauben, dass Manolita nicht wusste, für wen das Fax bestimmt war. Aber ich konnte auch nicht erwarten, dass sie sich selber in Schwierigkeiten brachte. Bis zum Mittag blieb ich im Bett, ohne viel zu schlafen. Dann nahm ich eine kalte Dusche und ging zum Hafen. Die Leute wichen mir aus, wenn sie mir ins Gesicht gesehen hatten. Am Himmel war keine Wolke und es war windstill. Kein gutes Segelwetter. Es dauerte 2 Stunden, bis ich jemanden fand, der zu den Kapverdischen Inseln segeln wollte. Wie lange brauchen Sie, bis Sie drüben sind? Das kommt auf den Wind an. 5 Tage mindestens, wenn ich Pech habe, 2 Wochen. Wenn Sie viel Zeit haben, können Sie gern mitkommen. Sagt Ihnen der Name Kaufmann etwas? Peter Kaufmann. Ja, der sagt mir was. Warum fragen Sie? Er ist erschossen worden. Ich weiß. Sowas spricht sich hier schnell rum. Suchen Sie jemanden, der sein Boot kaufen will. Ich würde es nehmen, zu einem vernünftigen Preis, versteht sich. Da müssen Sie wohl mit seiner Frau verhandeln. Er hatte eine Frau? Das sieht ihm ähnlich. Sie hatten wohl keine besonders hohe Meinung von ihm. Weder eine gute noch eine schlechte. Er war ein Spieler. Ich dachte mir immer, irgendwann wird er den Einsatz überziehen. Jetzt ist es passiert. Das klingt, als wüssten Sie, wer ihn auf dem Gewissen hat. Nein, keine Ahnung. Welches Spiel hat er denn bevorzugt? Blackjack, Poker, Roulette? Menschen. Wie? Der Mann hatte sich an einer Seilwinde zu schaffen gemacht. Jetzt fasste er mich scharf ins Auge. Es macht ihm Spaß, mit Menschen zu spielen. Sind Sie ein Verwandter? Die Frage war berechtigt, kein Zweifel. Früher oder später hätte ich damit rechnen müssen. Wenn Sie ein Verwandter sind, vergessen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Dummes Gerede. Dummes Gerede? Wir sind hier ein großer deutscher Tratschverein. Gerüchte über Gerüchte. Und keiner gönnt dem anderen was. Schon gar nicht, wenn der andere Erfolg hat. Jeder träumt davon, sich hier ein Geschäft aufzubauen. Und Peter hat es geschafft. Ich bin kein Verwandter. Auf mich müssen Sie keine Rücksicht nehmen. Seine Frau hat mich gebeten, mich ein bisschen umzuhören. Seine Frau. Übermitteln Sie ihr mein Mitgefühl. Er wandte mir den Rücken zu und wollte gehen. War Peter oft auf den Kapverdischen Inseln? Ruckartig blieb er stehen. Ich habe ihn nur einmal dort getroffen. Wenn Sie einen Rat annehmen wollen, lassen Sie das ruhen. Das bringt nichts. Eigentlich ist es ein Jammer, mir nichts, dir nichts, erschossen zu werden. Was wollen Sie damit sagen? Als Segler war er unschlagbar, einfach spitze. Er hätte es verdient gehabt, auf dem Meer zu sterben. Das wünschen wir uns alle. Wenn es soweit ist, dann soll es uns auf dem Meer erwischen. Was denken Sie darüber? Ich bin kein Segler. Das sieht man. Wer hat Ihnen eigentlich die Fresse poliert? Das war's dann. Wenn die Leute anfingen, mir die Fragen zu stellen, hatte ich verloren. Ich ging zu Peters Restaurant. Es war leer. Rico, der Teilhaber, saß mutterseelenallein in einer Ecke und zitterte wie Espenlaub. Seine Finger trommelten unfreiwillig auf den Tisch. Hier, Sie sollten was trinken. Danke. Verschütten Sie nicht alles. Wenn man Sie so sieht, könnte man meinen, Sie haben Angst. Der Eindruck ist richtig. Waren Sie schon bei der Polizei? Nein? Sie werden gesucht, man will Ihre Aussage. Was werden Sie denn erzählen? Ich werde hingehen und erzählen, wie es war. Und das wäre? Das wissen Sie doch. Ich saß an der Bar. Sie sind in die Küche gegangen und haben mit Peter geredet. 2 Minuten später wurde er von dort aus erschossen. Na großartig. Damit liefern Sie mich ans Messer. Ich kann mich auch irren. Mein Zeitgefühl ist nicht das Beste. Vielleicht waren es ja auch 5 Minuten oder 7. Soll das ein Witz sein? Sagen wir, es ist ein Angebot. Ich will die Wahrheit wissen. Welche Wahrheit? Was hat Peter gemacht, wenn er auf die Kapverden gesegelt ist? Geben Sie mir noch einen. Es hilft keinem, wenn Sie sich betrinken. Er war so ein Arschloch. Ich habe ihm gesagt, damit kommst du nicht durch. Aber nein, er lacht, macht dir nicht in die Hosen, grüllt er. Ja, und jetzt? Jetzt haben sie ihn platt gemacht. Und ich bin der Nächste. Ich hänge doch da mit drin. Es sind auch keine Leute, mit denen man reden kann. Langsam, immer der Reihe nach. Ich habe sie gesehen. Verstehen Sie, was ich sage? Ich habe sie da draußen gesehen, die 2 schwarzen Teufel. Sie haben auf ihre Gelegenheit gewartet und als ich weg war, sind sie rein und haben ihn abgeknallt. Können Sie die Leute beschreiben? Die sehen alle gleich aus. Zwei Burschen eben. Es war dunkel und ich hatte es eilig. Ich habe nicht auf sie geachtet. Erst als ich hörte, dass er tot ist, fühlte es mir wie Schuppen von den Augen. Von wem haben Sie es gehört? Weiß ich nicht mehr. Es ging wie ein Lauffeuer herum. Also nochmal von vorn. Peter segelte zu den Inseln. Am Anfang bin ich mitgefahren. Wir wollten Spaß, es war ein großes Abenteuer. Wir haben ein paar Kisten mit Klamotten eingepackt und bei den Koreanern Handys eingekauft. Zum Großhandelspreis. Die Leute da drüben sind ganz verrückt nach Handys. Sie haben zwar wenig Geld und der Markt ist klein, aber wenn man am Zoll vorbeikommt, macht man trotzdem seinen Schnitt. Es hat gereicht, um uns über Wasser zu halten und die Frauen verlangen nicht viel. Irgendwann, als wir drüben waren, kam Peter mit einem Sack Gras an und sagte, den nehmen wir mit nach Las Palmas. Ich habe nichts gesagt, aber hatte kein gutes Gefühl. Und langsam kam das Geschäft in Gang. Wir schlugen das Zeug hier los und rechneten drüben sauber ab. Die Gewinnspanne war nicht schlecht. Also fingen wir an zu überlegen, ob wir uns nicht hier was aufbauen sollen. Ein Restaurant in bester Lage. So genau wussten wir das noch nicht. Die Idee kam später. Peter sagte, ich solle hier bleiben und sehen, was sich machen lässt. Er fuhr alleine los und kam ewig nicht wieder. Aber als er dann doch wieder kam, was hat er erzählt? Da hatte er ein Batzen Geld. Mehr, als ich je im Leben auf einem Haufen gesehen habe. Ein dickes Bündel Dollarscheine, alle echt. Ich habe sie eins in die Hand genommen und gegen das Licht gehalten. Lauter alte Scheine, zerknittert und abgewetzt. Aber echt. Wie viel? Über 30.000. Wem gehörte das Geld? Ihm jedenfalls nicht. Er hatte jemanden abgezockt. Hat er das gesagt? Wenn ich dir das erzähle, hat er gesagt, glaubst du es sowieso nicht. Also freu dich, dass wir die Kohle haben und lass uns was draus machen. Das war das letzte Mal, dass er drüben war. Ja, er sagte, dort kann er sich nicht mehr sehen lassen. Ein paar Jahre, bis Gras drüber gewachsen ist. Und sein Boot durfte dort auch keiner mehr sehen? Natürlich nicht. Das Boot und Peter, das war ein und dasselbe. Wer war auf den Kap Verden Ihr Partner? Mit wem haben Sie die Geschäfte abgewickelt? Keine Ahnung. Das hat Peter gemacht. Auf welcher Insel? Sal. Auf den anderen lohnt es sich nicht. Kein Tourismus, kein Geld. Sie sind immer mitgefahren, bis auf das letzte Mal, aber Sie kennen den Partner nicht. Das soll ich Ihnen glauben. Glauben Sie es oder lassen Sie es sein. Das ist so, wie ich sage. Und Peters Frau? Ich meine die, mit der er verheiratet ist, Frau Kaufmann. Welche Rolle spielt sie in der Sache? Gar keine. Sie hat damit nichts zu tun. Aber Sie haben doch bei ihr angerufen und ihr erzählt, dass es einen Drohbrief gibt. Behauptet sie das? Dann wird's wohl stimmen. Oder auch nicht. Vielleicht irrt sie sich. Sie sagen, Sie hatten es eilig, als Peter erschossen wurde. Warum? Ich hatte eine Verabredung und ich war spät dran. Mit wem? Er schaute an mir vorbei und schwieg. Sie spielen Katz und Maus mit mir, Rico. Das gefällt mir nicht. Unter diesen Umständen, fürchte ich, kann ich nichts für Sie tun. Das fürchte ich auch. Wo ist eigentlich Peters Freundin geblieben? Verschwunden. Sie hat sich in Luft aufgelöst. Wahrscheinlich hängt sie da mit drin. Warten Sie noch. Hier, nehmen Sie das mit, wenn Sie zur Polizei gehen. Warum ich? Warum haben Sie es nicht der Polizei gegeben? Ich habe es erst danach gefunden. Es war weg. Peter hat es zerrissen. Ich habe es zusammengeklebt. Ein schönes Puzzle. Nehmen Sie es nur mit. Er gab mir ein schmutziges Stück Papier, an dem zwei Ecken fehlten. Die Schrift war noch gut zu erkennen. Es war der Drohbrief. Wir werden dich töten, Ausrufezeichen, weiter nichts. Es gab ihn also wirklich. Ich steckte den Fetzen in die Tasche. Erst als die Polizei mich danach fragte, fiel er mir wieder ein. Das Verhör zog sich hin. Sie stellten mir lauter unwichtige Fragen. Und wenn sie gekonnt hätten, hätten sie den Mord am liebsten gleich mir angehängt. Aber das ging nicht. Peters Freundin hatte die Wahrheit gesagt, bevor sie verschwand. Sie mussten mich laufen lassen. Das war der Moment, an dem ich hätte aufhören sollen. Manolita! Manolita? Manolita, was ist denn passiert? Senor, Sie haben Kingsley verhaftet. Die Polizei hat ihn mitgenommen. Ist das der Kerl, der mir die Nase gebrochen hat? Nein, wo denken Sie hin? Kingsley ist ein Heiliger. Er kann keiner Fliege was tun. Er geht jeden Sonntag zur Kirche. Dort haben wir uns getroffen. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Es war Schicksal. Aber sein Freund ist nicht so zimperlich. Kingsley wollte Sie um Verzeihung bitten. Deshalb ist er noch einmal hergekommen. Er sagt, es war eine große Dummheit von seinem Freund, Sie zu schlagen. Ja, Sein Freund ist ein Hitzkopf. Aber das war meine Schuld. Ich hatte ihm erzählt, dass Sie bei der Polizei sind. Deshalb ist er in Panik geraten. Das müssen Sie verstehen. Sie sind beide illegal hier. Woher kommen Sie denn? Aus Nigeria. Und seit wann sind Sie in Las Palmas? 3-4 Wochen. Sie sind mit einem Boot gekommen. Von den Kapverdischen Inseln. Aha. Mal ehrlich, Manuelita. Das Fax war nicht zufällig für Kingsley und seinen Freund bestimmt, oder doch? Nein, sie haben es zufällig gesehen. Es lag hier auf dem Tisch. Wie haben die beiden reagiert? Sie haben gesagt, dass sie den Mann kennen. Mehr nicht. Ein schlechter Mensch, von dem man sich fernhalten muss. Ja, das hätten sie tun sollen. Dann würden sie jetzt nicht im Gefängnis sitzen. Sie glauben doch nicht, dass Kingsley etwas mit dem Mord zu tun hat. Wenn Sie das glauben, rede ich nie wieder ein Wort mit Ihnen. Ich fürchte, die beiden sind gesehen worden. Kurz bevor die Schüsse fielen. Es gibt einen Zeugen. Senor? Manuelita? Sie müssen mir versprechen, dass Sie mich nicht verraten. Das würde ich nie tun. Das Fax mit der Zeichnung. Es war für Frau Kaufmann. Gleich als sie ankam, hat sie danach gefragt. Ich habe es ihr gegeben. Sie hat nur einen Blick darauf geworfen und gesagt, ich soll es wegwerfen. Aber ich habe es vergessen. Das ist fatal. Ihre Vergesslichkeit und meine Neugier. Nur weil ich wissen wollte, was Sie lesen, wenn Sie Dienst haben. Sie holte ein Taschenbuch hervor. Es waren Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Fürchten Sie sich nicht, wenn Sie das lesen? Doch. Ich habe die ganze Nacht eine Gänsehaut. Und wenn ein Windstoß vom Meer kommt, muss ich mich verstecken. Es ist wirklich zum Fürchten. Aber schön, nicht? Und wie? Ich kann es nicht lassen. Senor, Sie glauben mir doch, was ich über Kingsley gesagt habe? Darauf kommt es nicht an. Was ich glaube, will niemand wissen. Doch, für mich ist es so. Wenn Sie mir glauben, dann habe ich eine Hoffnung. Aber wenn Sie mir nicht glauben, dann muss ich verzweifeln. Doch, Manuelita. Ich glaube Ihnen. Das war nicht ganz die Wahrheit, doch ich wollte nicht für Ihre Verzweiflung verantwortlich sein. Heute Nacht kommt Wind auf. Aus Nordosten. Warum erzählen Sie mir das? Sie segeln doch nicht. Aber Sie? Ja. Morgen früh um 6 bin ich weg. Ich dachte mir, dass es die letzte Gelegenheit ist, nochmal mit Ihnen zu reden. Wozu? Die Sache ist aufgeklärt, das wissen Sie doch. Ich hätte zu gern gewusst, was Sie darüber denken. Was trinken Sie? Tequila. Darf ich mich setzen? Meinetwegen. 2 Tequila. Haben Sie ein persönliches Interesse an der Geschichte? So halb und halb. Jedenfalls habe ich kein Interesse an Schmugglergeschichten. Oder sagen wir es so. Ich halte den Schmuggel für das zweitälteste Gewerbe der Welt und Schmuggler für ewige Rebellen. Wäre schade, wenn sie aussterben. Eine gesunde Einstellung. Peter war ein Schmuggler, aber daran ist er nicht gestorben. Wenn er als Schmuggler ehrlich geblieben wäre, dann würde er noch leben. Und eines sage ich Ihnen, die beiden schwarzen Burschen, die jetzt hinter Gittern sitzen, die würde ich laufen lassen. Die haben das getan, was jeder getan hätte an ihrer Stelle. Jeder, der ein bisschen Mumm hat. Danke. Das ist aber Selbstjustiz. Papplapapp. Wo leben Sie? Sie wissen doch rein gar nichts. Aber ich kann gut zuhören. Von mir haben Sie das nicht, ist das klar? Absolut. Sie haben Peter da drüben nur einmal getroffen? Getroffen ist schon zu viel gesagt. Ich habe ihn gesehen. Man grüßt sich in der Fremde. Am nächsten Tag war er auch schon wieder weg. Unsere Boote lagen dicht bei dicht in Palmyra. Das ist der Hafen. Als ich früh aufwache, ist er verschwunden. Hat er Ihnen erzählt, was er dort gemacht hat? Kein Wort. Aber das war auch nicht nötig. Ich habe dort gute Bekannte. Namen hören Sie von mir keine. Schon klar. Als ich an Land gehe, merke ich gleich, dass etwas nicht stimmt. Ein paar Leute laufen herum wie aufgescheuchte Hühner. Ich gehe in meine Bar. Totenstille. Eine Bar ist dort ein Laden mit allem möglichen Kram. Mein Bekannter, der die Bar führt, sitzt an einem Tisch. Und was macht er? Er drischt seinen Kopf auf den Tisch, immer wieder. Ich denke, der ist von einem Teufel besessen. Seine Frau lässt sich nicht blicken. Ich rufe, niemand hört. Was soll ich machen? Ich ziehe den Tisch unter seinem Kopf weg. Er knallt auf den Boden. Ich gieße 2 Liter Wasser über seinen Kopf. Da wird er langsam wieder normal. Aber was meinen Sie, wie er sich bedankt hat bei mir? Du bist auch so ein deutsches Schwein, hat er mich angeblafft. Der Mann stammt ja aus Nigeria. Kein Kommentar. Jedenfalls war er so aufgeregt, dass er es mir erzählen musste. Sonst hätte er das nicht gemacht, garantiert. Da haben sie eiserne Regeln. Peter hatte am Abend vorher kassiert. $1,500 von jedem. Es waren 20 Leute. Nachts um 2 sollten sie an Bord gehen, keine Minute früher. Peter wollte sie nach Las Palmas bringen, hatte er ihnen gesagt. Aber nachts um 2, da war er schon längst weg mit dem Geld. Und ihr Bekannter? Der hatte den Deal eingefädelt. Er ist gutgläubig wie ein Schaf. Er hat Peter vertraut. Jetzt hat er 20 Leute auf dem Hals. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie viel Geld für diese Leute $1,500 sind. Alles, was sie hatten, nehme ich an. Genau. Die Frauen gehen dafür 2 Jahre auf den Strich. Die Männer gehen hausieren, bis ihnen die Füße abfallen. Oder sie machen Schulden. Alles futsch. Alles umsonst. Nichts mehr. Was hätten Sie gemacht an deren Stelle? Hätten Sie nicht auf eine Gelegenheit gewartet, es Peter heimzuzahlen? Ich weiß nicht. In der ersten Wut. Ich meine, wenn Sie Peter da gleich in die Hände gekriegt hätten, das wäre sicher nicht lustig geworden. Aber er war ja weg. Die Sache liegt beinahe ein halbes Jahr zurück. Und an das Geld kommen Sie auch nicht, wenn Sie ihn erschießen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Sie reden wie ein Beamter. Nehmen Sie mir das nicht übel. Haben Sie schon mal was von Rache gehört? Oder nur von Berechnung? Oder von Ehre? Und davon, dass es Dinge gibt, die man sich nicht gefallen lassen kann? Ja, ja, davon habe ich gehört. Da bin ich ja beruhigt. Noch ein Tequila? Nein. Ich hau mich noch ein bisschen aufs Ohr. Der Polizei haben Sie die Geschichte aber nicht erzählt. Welche Geschichte? Es gibt keine Geschichte. Und von mir schon gar nicht. Gute Nacht. Er klopfte kurz auf den Tisch und verschwand. Ich war mir nicht sicher, ob ich froh sein sollte, dass ich ihn zum Reden gebracht hatte. Jetzt sah alles ziemlich danach aus, als müsste Manolita sich einen neuen Verlobten suchen. Und trotzdem. Mir fehlte dieses Gefühl der Erleuchtung. Das sind Momente, in denen nur ein Zufall weiterhilft. Dein bester Freund. Wenn man sich auf gar nichts mehr verlassen kann, auf den Zufall kann man sich immer verlassen. Er musste nur noch passieren. Hallo? Robert? Na sag mal, stellst du dich tot oder was? Wieso rufst du mich nicht an? Warum sollte ich? Hast du meine Nachricht nicht bekommen? Carla, meine Liebe, ich will keine Nachrichten mehr von dir. Ich habe gekündigt. Auch wenn du gekündigt hast, musst du doch von irgendwas leben. Das ist nicht dein Problem. Gut, gut. Hast du mit Lona gesprochen? Ich meine mit Frau Kaufmann. Hast du mit ihr gesprochen? Es ist wie verhext, sie geht auch nicht ans Telefon. Seit sie abgereist ist, habe ich nichts mehr von ihr gehört. In meinem Kopf machte es Klick. Ich wusste sofort, das war der Zufall, auf den ich gewartet hatte. Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Wieso nicht? Das ist doch ein Auftrag, den du nicht ablehnen kannst. Und das Honorar handelt ihr beide selber aus. Ich habe nichts damit zu tun, verstehst du? Darum geht es nicht. Du weißt, ich verlange, dass man mit offenen Karten spielt. Aber deine Freundin ist sehr zurückhaltend, vorsichtig ausgedrückt. Das musst du doch verstehen. Die Sache ist nicht nur ärgerlich, sie ist brisant. Ich habe dich als den Mann empfohlen, bei dem sie auf absolute Diskretion bauen kann. Und was hast du ihr noch gesagt? Dass du nur die Fragen stellen wirst, die unumgänglich sind. Ansonsten wirst du das Geld nehmen, rüberfahren und es abliefern. Und dann wird die Sache hoffentlich vergessen sein. Sie kann doch nichts dafür, dass ihr Mann ein Idiot ist. Wie alle Männer? Das habe ich nicht gesagt, Robert. Du bist zu empfindlich. Hast du Angst, dass sie da drüben den Boten köpfen werden? Geldboten werden nicht geköpft. Warum schickt sie das Geld nicht einfach hin? Ausgeschlossen. Es darf keine Verbindung geben. Für niemanden. Das Geld muss einfach wieder da sein. Und jetzt frag mich nicht, wieso. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Ich kann ja Peters Boot nehmen und rübersegeln. Sag bloß nicht Peters Boot. Damit springst du gleich in 2 Fettnäpfe auf einmal. Wieso? Erstens ist das Boot eine Yacht und zweitens hat diese Yacht einmal Lonas Vater gehört. Und ihr Vater war für sie ein Halbgott. Leider kann sie nicht segeln. Sie hat es versucht, aber es geht nicht. Ihr wird schlecht, wenn sie keinen Boden unter den Füßen hat. Deshalb hat sie die Yacht Peter geschenkt, als sie geheiratet haben. Das hat sie inzwischen 100 Mal bereut. Aber sie war damals sehr verliebt. Du weißt ja, Liebe macht blind. Sag mal, Carla... Mach es kurz, Robert. Ich bin in Eile, das kennst du ja. Woher wusstest du, wo du mich findest? Wie oft hast du schon bei mir gekündigt? 4 Mal. Und wohin bist du jedes Mal geflogen? Das war also nicht das Problem. Aber es hat mich einen 20-Minuten-Anruf gekostet, dich im Flugzeug zwischen die beiden zu setzen. Das kannst du mir glauben. Wer kommt dafür auf? Ich nicht. Das dachte ich mir. Du bist undankbar. Trotzdem, viel Glück. Sie hatte es also jedes Mal gewusst. Ich kam mir vor wie eine Marionette, an der Carla die Fäden zog. Aber diesmal nicht. Diesmal war ich ihr 2 Schritte voraus. Ich ging noch einmal zu Rico. Na, es läuft ja schon wieder ganz gut. Halbwegs. Haben Sie eine Minute Zeit? Wozu? Sie können doch ziemlich erleichtert sein, jetzt wo die beiden schwarzen Burschen verhaftet wurden. Erleichtert? Ich nicht lache. Davon gibt es noch mehr. Haben Sie die beiden erkannt? Nein. Aber der eine hat den Drohbrief geschrieben. Er hat es zugegeben. Wer? Kingsley? Den Namen kenne ich nicht. Ist mir auch egal. Woher wissen Sie es dann? Das ist eine kleine Insel. Hier gibt es kaum Geheimnisse. Und wer von den beiden hat geschossen? Keiner, behaupten Sie. Aber damit werden Sie wohl nicht durchkommen. Und Sie? Sie glauben, Sie kommen durch mit Ihrer Geschichte? Ich habe nichts zu verbergen. Doch. Sie konnten noch gar nicht fort gewesen sein, als die Schüsse fielen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Die Zeit war viel zu kurz. So war es aber. Dann erzählen Sie mir, mit wem Sie verabredet waren, kurz vor dem Mord. Hatte ich gesagt, ich war verabredet? Ja, das stimmt. Ich war mit Frau Kaufmann verabredet. Wir haben uns am Meer getroffen. Sie wollte unbedingt mit mir reden. Peter sollte das nicht wissen. Er wollte nicht, dass sie sich in die Sache einmischt. Gibt es jemanden, der Sie beide zusammen gesehen hat? Nicht, dass ich wüsste. Wollen Sie etwas essen? Danke. Ein andermal. Hallo? Ich bin es, Ihr Nachbar. Was wollen Sie? Ich finde, wir sollten etwas trinken. Darf ich Sie einladen? Gut. In einer halben Stunde. Schwarz ist Ihre Farbe. Und weiter? Nichts weiter. Sollte ein Kompliment sein. Mir wäre es lieber, Sie könnten darauf verzichten. Ja, das war pietätlos. Kommt nicht wieder vor. Die Weinkarte oder lieber Tequila? Kein Alkohol. Ich trinke lieber Wasser. Wir waren zum Wein verabredet, oder? Wir waren überhaupt nicht verabredet. Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. Es geht um den Auftrag, den Sie mir erteilt haben. Oder besser, den Sie mir nicht erteilt haben. Die Polizei hat die Mörder gefunden, sehr schnell. Wie groß war Ihr Anteil daran? Ich werde nicht falschen. Sagen Sie mir, was es kostet. Gar nichts. Die Polizei hat es ganz allein geschafft. Trotzdem hatten Sie Aufwendung, oder nicht? Ich wollte über den Auftrag reden, den Sie mir geben wollten, als Ihr Mann noch lebte. Was soll das jetzt noch? Sie haben ihn nie erwähnt. Aber Carla hat ihn erwähnt, ich verstehe. Sie haben mit Carla gesprochen. Ja, sie hat mir erzählt, dass Sie eigentlich einen Geldboten gesucht haben. Jemanden, der nicht viel fragt, sondern diskret einen Koffer mit Dollarnoten auf die Kapverdischen Inseln bringt. Das Geld, das Ihr Mann dort ein paar Leuten gestohlen hat. Hören Sie auf. Ich weiß selbst, was ich tun wollte und was nicht. Jetzt nehme ich einen Rotwein. Auf Ihr Wohl. Wenn Sie es noch immer wollen, werde ich es tun. Sind Sie verrückt? Soll ich die Mörder meines Mannes bezahlen? Nein, natürlich nicht. Die Mörder sitzen im Gefängnis. Sie hätten nichts davon. Wussten Sie, dass einer der beiden mit Manuelita verlobt ist? Ich werde mir Ihren Vorschlag überlegen. Vielleicht komme ich darauf zurück. Helfen Sie mir. Ich kriege die Geschichte noch nicht ganz zusammen. Rico hat Sie in Deutschland angerufen und von dem Drohbrief erzählt. Er hatte Angst. Sie wussten sofort, was zu tun war. Aber Ihr Mann war von Ihrem Plan, das Geld zurückzugeben, alles andere als begeistert. Er hätte sein Restaurant wieder verkaufen müssen. Oder irgendetwas anderes. Haben Sie ihn gefragt, warum er das Geld gestohlen hat? Peter wollte die Leute nicht betrügen. Er war nicht besonders mutig. Nachts im Hafen von Palmyra wurde ihm die Sache plötzlich zu heiß. Deshalb ist er abgehauen. Und hat damit das Geschäft gleich beim ersten Mal verdorben. Ein Geschäft mit Zukunft, eine Goldgrube. Er war nicht besonders mutig und er war nicht besonders klug. Ja, aber dafür wird man normalerweise nicht erschossen. Lassen wir das. Der Wein ist gut. Wir sollten noch etwas davon trinken. Es wurde spät. Wir sprachen nicht mehr von Peter. Wir tranken und schwiegen. Am nächsten Morgen waren wir beim Du. Ah, du bist schon auf. Ja, für mich ist es Zeit. Gibt es noch etwas, was du wissen musst? Ich muss wissen, wer den Kaffee macht. Du oder ich? Er ist fertig. Das ist der Luxus, den ich mir wünsche. Das wird mir fehlen. War es Rico? Hat er dir alles erzählt? Nein, nein. Der würde sich lieber die Zunge abschneiden. Wer dann? Deine Visitenkarte. Auf der Rückseite stand eine Nummer. Die Nummer von einem Mann aus Nigeria, der jetzt auf den Kapverden wohnt. Ja. Carla hat sie mir besorgt. Carla kann alles besorgen. Der Mann hat dir das Fax geschickt. Ich wollte ganz sicher sein. Ich habe die Karte nie wiedergefunden. Du hast sie dir zurückgeholt. Das hättest du nicht tun sollen. Wahrscheinlich hast du sie verloren. Nein, nein, nein, nein. Das war nach deinem Streit mit Peter. Dieser Streit war kein Eifersuchtsdrama. Du bist nicht eifersüchtig. Es ging um das Geld. Es ging um das Boot. Sie schwieg eine Minute lang und rauchte. Dann sah sie mich hasserfüllt an. Seine Noten waren mir egal, das hatte keine Bedeutung. Aber er war drauf und dran, die Yacht zu verkaufen, und er hätte es getan. Deshalb bist du nicht ans Meer gegangen, sondern zum Restaurant, und deine Pistole war keine Schreckschusspistole. Rico hat gesehen, wie du geschossen hast. Er hat dich nicht zurückgehalten, und er hat dir ein Alibi verschafft. Rico hat Peter gehasst. Welche Strafe, meinst du, habe ich verdient? Ich bin kein Richter. Nein. Es ist vielleicht auch besser so. Du bist nur der Kopfgeldjäger. Aber darin bist du gnadenlos. Carla hat dich sehr treffend beschrieben. Sie hatte recht. Ich konnte nicht anders. Mir war plötzlich übel, ich brauchte einen Tequila. Sie trank ihren Kaffee aus und ging zur Polizei. Dort legte sie ein Geständnis ab. Als ich abreiste, fand ich in meiner Manteltasche eine Visitenkarte. Schüsse in Las Palmas von Jürgen Frenzel. Die Rollen und ihre Darsteller waren Robert Hans-Georg Pantschak, Lona Anne Kasprig, Peter Reinhard Schulert, Manolita Julia Beerholt, Rico Peter Nottmeier, Segler Horst Mendroch, Stewardess Heike Thiem Schneider. Technische Realisation Rike Wiebelitz, Jeanette Wirz-Fabian und David Jacobs. Musik Henning Schmitz. Regieassistenz Michael Ogrisek. Regie Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005.